16. Kapitel. Ein Dieb in der Nacht. Elend langsam gingen die Tage vorüber. Die meisten Zwerge brachten ihre Zeit damit zu, den Schatz zu ordnen und aufzustapeln. Und jetzt sprach auch Thorin vom argen Juwel Treins und bat sie eindringlich, in jeder Ecke nach ihm zu suchen. Denn der argen Juwel meines Vaters, sagt er, ist mehr wert als ein ganzer Fluss aus Gold, und für mich ist er überhaupt jenseits aller Werte. Diesen Stein erkläre ich als mein ausschließliches Eigentum, und ich werde mich an jedem rächen, der ihn findet und verbirgt. Bilbo hörte das und bekam es mit der Angst zu tun. Er überlegte, was wohl geschehen würde, wenn man den argen Juwel bei ihm fände, eingewickelt in ein Bündel alter Fetzen, die er als Kopfkissen benutzte. Trotzdem erwähnte er kein Wort, denn als das Elend dieser Tage immer größer wurde, begann ein Plan in ihm zu reifen. Es veränderte sich nichts, die Zeit verging. Aber eines Tages brachten Raben die Nachricht, dass Dain mit mehr als 500 Zwergen von den Eisenbergen herbeieilte und nur noch 2 Tagesmärsche von Dahl entfernt war. Sie rückten von Nordosten an. Unbemerkt werden sie den Berg nicht erreichen, sagte Roak, und ich fürchte, es wird im Tal zur Schlacht kommen. Eine Schlacht aber heiße ich nicht gut, denn obgleich Dains Zwerge ein kampfgewohntes Volk sind, werden sie kaum in der Lage sein, das Heer, das euch belagert, zu besiegen. Und selbst wenn es ihnen gelingt, was werdet ihr dabei gewinnen? Winter und Schnee folgen Dain auf den Fersen. Wie wollt ihr Lebensmittel ohne die Freundschaft und das Wohlwollen der Länder ringsum erhalten? Der Schatz wird dann wahrscheinlich euer Tod sein, obgleich es keinen Drachen mehr gibt. Aber Thorin lenkte nicht ein. Winter und Schnee werden auch Menschen und Elben den Spaß verleiden, sagte er, und das Kampieren in verwüstetem Feld wird ihnen schwer zu schaffen machen. Mit meinen Freunden hinter ihnen und im Winter über ihnen wird es sich leicht verhandeln lassen. In dieser Nacht raffte Bilbo sich auf. Der Himmel war schwarz und mondlos. Als es vollständig dunkel geworden war, begab er sich in eine Ecke der Halle gleich am Tor und zog aus seinem Bündel ein Seil hervor. Den Arkenjuwel wickelte er in einen Lappen. Dann kletterte er auf die Quadermauer. Nur Bombur stand oben, denn an ihm war die Reihe zu wachen. Die Zwerge stellten immer nur einen Posten auf. »Es ist mächtig kalt«, sagte Bombur. »Ich wünschte, wir hätten ein Feuer hier oben, wie sie es drunten im Lager haben.« »Drinnen ist es warm genug«, erwiderte Bilbo. »Das mag sein, aber ich habe bis Mitternacht hier draußen auszuhalten«, brummte der dicke Zwerg. »Kein schönes Geschäft. Nicht, dass ich so vermessen wäre, eine andere Meinung als Thorin zu haben, möge sein Bart immer länger wachsen. Aber er hatte schon seit jeher einen verflucht steifen Nacken.« »Nicht so steif wie meine Beine«, sagte Bilbo. »Ich bin hundemüde von diesen Treppen und Steingängen. Ich würde viel darum geben, wenn ich ein bisschen Gras an meinen Zehen spüren könnte. Und ich würde viel darum geben, wenn ich einen kräftigen Schluck in meiner Kehle spüren und nach einem guten Abendbrot in einem weichen Bett liegen könnte.« »Bedauere, ich kann es euch nicht verschaffen, denn die Belagerung ist leider noch nicht aufgehoben. Aber ich habe schon lange keine Wache mehr gehabt, und wenn ihr wollt, übernehme ich eure. Heute Nacht kann ich sowieso keinen Schlaf finden.« »Ihr seid ein guter Kerl, Mr. Beutlin. Ich nehme euer Angebot gerne an. Ist irgendetwas los, so weckt mich zuerst, denkt daran. Ich liege in der inneren Halle, gleich links, es ist nicht weit.« »Geht nur«, sagte Bilbo, »ich wecke euch um Mitternacht, und dann könnt ihr den nächsten Posten wachrütteln.« Kaum war Bombo gegangen, da streifte Bilbo seinen Ring an, befestigte das Tau, glitt die Mauer hinunter und war verschwunden. 5 Stunden hatte er vor sich. Bombo würde schlafen, er konnte jederzeit schlafen, und seit dem Abenteuer im Nachtwald versuchte er immer wieder, noch einmal der wunderbaren Träume von damals habhaft zu werden. Alle anderen arbeiteten unten mit Thorin. Es war unwahrscheinlich, dass einer heraufkam, ehe die Reihe, Wache zu halten, an ihm war. Auch Fili oder Kili nicht. Es war sehr dunkel, und als Bilbo den kürzlich erst angelegten Steig verlassen hatte und zum anderen Flusslauf hinunterkletterte, war ihm der Weg unbekannt. Endlich gelang er zu jener Flussbiegung, wo er, wenn er das Lager erreichen wollte, das Wasser überqueren musste. Das Flussbett war dort zwar seicht, aber auch sehr breit, und es war für einen kleinen Hobbit durchaus nicht leicht, hinüber zu gelangen. Er hatte es indessen fast geschafft, als er auf einem runden Stein ausglitt und mit einem Aufklatschen ins kalte Wasser fiel. Kaum war er das andere Ufer heraufgeklettert, zitternd und unter Gespritze, als Elben mit brennenden Laternen im Dunkel nach der Ursache des Geräuschs suchen kamen. »Das war kein Fisch«, sagte einer. »Das muss ein Spion sein. Tut die Laternen weg. Sie helfen ihm mehr als uns. Und falls es dieses merkwürdige kleine Wesen ist, dass sie Diener sein soll.« »Diener, in der Tat«, schnaufte Bilbo. Und mitten in seinem Schnaufen musste er herzhaft niesen. Sogleich stürzten die Elben auf das Geräusch zu. »Macht Licht an«, sagte Bilbo. »Ich bin hier, falls er mich sucht.« Und er streifte den Ring ab und sprang hinter einem Stein hervor. Trotz ihrer Überraschung ergriffen sie Bilbo sofort. »Wer seid ihr? Seid ihr der Hobbit von den Zwergen? Was macht ihr hier? Wie konntet ihr so weit durch unsere Postenkette kommen?«, fragten sie ihn. »Ich bin Mr. Bilbo Beutlin«, antwortete er. »Ein Gefährte von Thorin, wenn ihr es wissen wollt. Euren König kenne ich gut vom Sehen. Vielleicht kennt er mich nicht so gut. Aber Bart wird sich meiner erinnern, und Bart möchte ich jetzt sprechen.« »Wirklich?«, sagten sie. »Und was habt ihr dabei vor?« »Das, meine guten Elben, ist meine eigene Sache. Aber wenn ihr jemals in eure Wälder heimkehren und diesen trostlos kalten Platz verlassen wollt«, antwortete er zähneklappernd, »dann bringt mich eilig zu einem Feuer, wo ich trocknen kann, und dann lasst mich, so schnell es geht, mit euren Führern sprechen. Ich habe nur eine oder zwei Stunden Zeit.« So also kam es, dass etwa zwei Stunden, nachdem er sich aus dem Tor gestohlen hatte, Bilbo an einem warmen Feuer vor einem großen Zelt saß und neben ihm saßen und starrten ihn immer noch wie ein Weltwunder an, der Elbenkönig und Bart. Ein Hobbit in Elbenrüstung, teilweise in eine alte Wolldecke gewickelt, war kein alltäglicher Anblick. »Ihr wisst«, sagte Bilbo in seinem schönsten Geschäftston, »dass diese ganze Geschichte ein Unding ist. Und was mich persönlich angeht, ich bin es satt. Ich will zurück, nach Hause, wo die Leute vernünftiger sind. Aber ich habe ein geschäftliches Interesse an der Sache. Um genau zu sein, mein Schatzanteil beläuft sich auf ein Viertel, wie ein Brief besagt, den ich glücklicherweise aufgehoben habe. Aus der Brusttasche seines alten Rocks, den er immer noch über seine Rüstung trug, zog er den eng gefalteten, zerknitterten Brief Thorins, jenen Brief, den er unter der Uhr auf dem Kaminsims gefunden hatte, im Mai. »Ein Anteil an den Gewinnen, versteht ihr?«, fuhr Bilbo fort. »Das gibt mir zu denken. Persönlich bin ich nur dazu geneigt, eure Ansprüche sorgfältig zu erwägen und was rechtens ist, vom Gesamtschatz abzuziehen, bevor ich meine eigenen Ansprüche stelle. Aber ihr kennt Thorin Eichenschild nicht so gut, wie ich ihn jetzt kenne. Ich versichere euch, er ist bereit, auf seinem Goldhaufen sitzen zu bleiben und zu verhungern, wenn ihr nicht abzieht.« »Meinetwegen soll er«, sagte Bart, »solche Narren verdienen es, dass sie verhungern.« »Ganz recht«, erwiderte Bilbo, »ich verstehe eure Ansicht. Indessen kommt der Winter rasch heran. Nicht lange und ihr habt Schnee, die Verpflegung wird schwierig, selbst für Elben, meine ich. Und dann wird es noch andere Schwierigkeiten geben. Ihr habt noch nichts von Dain und den Zwergen der Eisenberge gehört.« »Natürlich, es ist schon eine lange Zeit her. Aber was hat das jetzt mit uns zu tun?«, fragte der König. »Das habe ich mir gedacht. Wie ich sehe, habe ich Neuigkeiten gehört, die ihr noch gar nicht kennt. Dain, das kann ich euch verraten, ist zu dieser Stunde weniger als zwei Tagesmärsche von hier entfernt und hat mindestens 500 grimmige Zwerge mit sich. Ein Gutteil hat Erfahrung aus den schrecklichen Kriegen zwischen Zwergen und Orks, von denen ihr ohne Zweifel gehört habt. Wenn sie hier ankommen, wird es ernste Verwicklungen geben.« »Warum erzählt ihr uns das? Verratet ihr eure Freunde oder droht ihr uns?«, fragte Bart grimmig. »Mein lieber Bart«, quietschte Bilbo, »seid bitte nicht so voreilig, wie misstrauisch ihr seid. Ich will nichts anderes als allen Beteiligten Kummer ersparen, und jetzt möchte ich euch ein Angebot machen.« »Lasst hören«, sagten sie. »Ihr sollt es sehen«, sagte Bilbo, »hier ist es.« Und er zog den Arkenjuwel heraus und warf die Verpackung weg. Selbst der Elbenkönig, der an den Anblick erlesener Schönheit gewöhnt war, stand vor Verwunderung auf. Auch Bart schaute und staunte und sagte kein Wort. Es war, als ob eine Kugel mit Mondlicht gefüllt wäre und vor ihnen in einem Netz hinge, das aus den Strahlen kühl glitzernder Sterne gewebt worden war. »Das ist Treins Arkenjuwel«, sagte Bilbo, »das Herz des Berges, und es ist auch Thorins Herz. Er schätzt es mehr als einen ganzen Fluss aus lauterem Gold. Ich gebe es euch. Ich will euch helfen, damit ihr leichter mit Thorin verhandeln könnt.« Und damit gab Bilbo nicht ohne dass ihm ein Schauder den Rücken herunterlief, mit einem leisen Zögern des Bedauerns den wunderbaren Stein an Bart. Bart hielt ihn ganz benommen in der Hand. »Aber wieso gehört er euch? Und ihr könntet ihn hergeben?« fragte er schließlich mit sichtbarer Anstrengung. »Ach«, entgegnete der Hobbit, der sich gar nicht wohl in seiner Haut fühlte, »so ganz richtig gehört er mir wohl nicht, aber ich bin bereit, für den Juwel auf alle meine Ansprüche zu verzichten, versteht ihr? Mag sein, dass ich ein Meisterdieb bin, jedenfalls nennen sie mich so. Ich selber habe mich wirklich nie als einer gefühlt. Aber ich bin ein ehrlicher Meisterdieb, hoffe ich, mehr oder weniger jedenfalls. Und jetzt gehe ich zurück und die Zwerge mögen mit mir anstellen, was sie wollen. Ich hoffe, ihr jedenfalls findet meine Absicht gut.« Der Elbenkönig blickte Bilbo aufs Neue voll Verwunderung an. »Bilbo Beutlin«, sagte er, »ihr seid es mehr wert, die Rüstung eines Elbenprinzen zu tragen, als mancher, der hübsch darin aussah. Aber es sollte mich wundern, wenn Thorin Eichenschild eure Tat nicht anders einschätzt. Ich kenne die Zwerge vielleicht besser als ihr. Und so rate ich euch, bleibt bei uns. Ihr sollt uns in Ehren dreifach willkommen sein.« »Jedenfalls herzlichen Dank«, erwiderte Bilbo mit einer Verbeugung, »aber ich meine, dass ich meine Freunde nicht verlassen darf. Schließlich sind wir miteinander durch dick und dünn gegangen. Und dem alten Bombo versprach ich, ihn um Mitternacht zu wecken. Wirklich, ich muss gehen und es eilt sogar.« Sie mochten sagen, was sie wollten, Bilbo war nicht zum Bleiben zu bewegen. Eine Eskorte geleitete ihn und als er ging, grüßten ihn sowohl der König als auch Bart mit Ehrerbietung. Wie sie durchs Lager kamen, stand ein alter Mann, der einen dunklen Mantel trug, vor einem Zelteingang auf, wo er gerade gesessen hatte. Er schritt ihnen entgegen. »Gut gemacht, Mr. Beutlin«, sagte er und klopfte Bilbo auf den Rücken. »Es steckt immer noch mehr in euch, als einer annehmen sollte. Es war Gandalf.« Zum ersten Mal seit vielen, vielen Tagen fühlte Bilbo sich wieder glücklich. Aber da war keine Zeit, all die Fragen zu stellen, die sich ihm sofort aufdrängten. »Alles zu seiner Zeit«, sagte Gandalf. »Wenn ich mich nicht irre, geht euer Abenteuer seinem Ende zu. Allerdings steht euch sehr bald eine unerfreuliche Zeit bevor, aber haltet durch. Es kann sein, dass ihr gut durchkommt. Es geht etwas vor, von dem selbst die Raben noch nichts gemerkt haben. Gute Nacht.« Verwirrt, aber ermutigt, hastete Bilbo weiter. Er wurde zu einer sicheren Furt geleitet und trocken ans andere Ufer gebracht. Dann sagte er den Elben Lebewohl und stieg vorsichtig hinauf zum Eingangstor. Eine große Müdigkeit überfiel ihn. Indessen erreichte er rechtzeitig vor Mitternacht die Mauer. Noch hing das Tau so, wie er es zurückgelassen hatte, und er kletterte hinauf. Er band es los und verbarg es. Dann setzte er sich auf die Mauer und überlegte angestrengt, was jetzt geschehen würde. Um Mitternacht weckte er Bombur. Dann legte er sich, in seine Schlafdecke eingewickelt, in seiner Ecke nieder, ohne die Dankesrede des alten Zwerges anzuhören, die, so meinte er wohl schwerlich verdient hatte. Bald war er tief eingeschlafen und vergaß all seinen Kummer bis zum Morgen. Genau gesagt, er träumte von Eiern und Schinken.